Wie bereits um 18.30 Uhr kurz gemeldet, erschien heute Nachmittag eine Delegation der Demonstranten im Rias. Die Delegation bestand aus zwei Arbeitern und einer Angestellten. Sie berichtete ausführlich über den Verlauf der heutigen Ereignisse und erklärte, dass sie nicht gekommen wäre, wenn dem Verlangen der Demonstranten nach einer Diskussion mit Ulbricht oder Grote wohl stattgegeben worden wäre. Da sie nicht in der Lage gewesen seien, den Willen der Arbeiterschaft direkt zum Ausdruck zu bringen, hätten sie den Weg zum Rias eingeschlagen, um auf diese Weise ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Es könne kein Zweifel sein, dass die gesamte Arbeiterschaft und nicht nur die Bauarbeiter, dass nicht nur die Arbeiterschaft, sondern die gesamte werktätige Bevölkerung Ostberlins überhaupt die Forderungen der Demonstranten unterstützen. Die Arbeiterschaft sei entschlossen, auch morgen die Arbeit ruhen zu lassen, wenn die Forderungen nicht bindend erfüllt würden. Die Delegation hat einen Resolutionsentwurf ausgearbeitet, worin es heißt, dass aufgrund des Beschlusses des Politbüros die Arbeiter durch ihren Streik und ihre Demonstration bewiesen hätten, dass sie den Staat zur Bewilligung ihrer berechtigten Forderungen veranlassen können. In der Resolution heißt es weiter, die Arbeiter würden von ihren Möglichkeiten jederzeit wieder Gebrauch machen, wenn nicht die Organe des Staates und der SED unverzüglich folgende Maßnahmen einleiten. Erstens, Auszahlung der Löhne bei der nächsten Lohnzahlung bereits wieder nach den alten Normen. Zweitens, sofortige Senkung der Lebenshaltungskosten. Drittens, freie und geheime Wahlen. Viertens, keine Maßregelungen von Streikenden und Streiksprechern.